Die einen nennen es Entgegenkommen, die anderen Umfallen. Ein Jahr nach der umstrittenen Entscheidung zur Verteilung von 120.000 Flüchtlingen in der EU hat Kommissionschef Juncker Verständnis für die Kritiker signalisiert. Die kommen vor allem aus Osteuropa, aus Ungarn, Tschechien, Polen und der Slowakei. Die Regierungen dieser Länder sperren sich bis heute dagegen, Bürgerkriegsflüchtlinge bei sich aufzunehmen, die sich derzeit in Griechenland und Italien aufhalten. Hinzu kommt, dass auch viele andere Länder ihre Zusagen nicht halten. Von den vereinbarten 120.000 Flüchtlingen sind nach einem Jahr gerade einmal rund 5.300 umverteilt worden. Solidarität muss freiwillig sein, sagte Kommissionschef Juncker in Brüssel. Manche Länder trügen mit der Aufnahme von Flüchtlingen bei, andere eben durch Grenzmanagement. Das beziehe sich aber nicht auf die vereinbarte Flüchtlingsumverteilung, sondern auf die künftige Politik, heißt es aus der EU-Kommission. Die Slowakei zum Beispiel möchte keine Flüchtlinge bei sich aufnehmen, dafür lieber die neue europäische Grenz- und Küstenwache unterstützen mit Polizisten und Geld.